Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Gott segne dieses Wort. Deine Liebe für Gott. In diesem kurzen Vers erfahren wir, wie Gott, dass er mit uns zusammen ist, dass er zu uns allen, die wir uns ihm unterordnen und ihn lieben, er alles zum Guten führt, zu guter Letzt. Was heißt das? Das heißt, wenn wir nun durch schwierige Situationen im Leben gehen oder Sorgen und Kummer haben oder wir wissen nicht weiter, ist hier die Einladung, lädt uns Gottes Wort ein, zu ihm zu kommen, ihn zu lieben und ihm alles nach dem Rechten sehen zu lassen. Ja, unser Herrgott richtet alles nach seinem guten Willen und Tun. Und das gibt uns Hoffnung und Mut und Kraft. Vor allem in Situationen, wo wir Schwierigkeiten haben oder wir einfach nicht weiter wissen. Und so haben wir hier im Römerbrief Gottes Versprechen. Deine Liebe für Gott zählt auf jeden Fall. Und möge dieses dir helfen und dir Mut machen, vor allem in schwierigen Zeiten, aber zu allen Zeiten. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Römerbrief. Deine Liebe für Gott, unsere Liebe für Gott, wie wir dich lieben, unser Herr Jesus, dass du uns diese Wahrheit gegeben hast, dass du zu guter Letzt alles zum Guten führst. Möge diese Wahrheit direkt in unsere Herzen kommen, gelangen und wir beten und hoffen, dass viele Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen, in dein Wort gehen und diese Wahrheit entdecken und für sich selber benutzen. Und wir danken dir für all das, was du für uns getan hast, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.